116 Zufluchtsuchende in der Ostberliner Vertretung der Bundesrepublik wegen Überfüllung geschlossen, so lautet es in Budapest. Auf Weisung von Bundesaußenminister Genscher im Erholungsurlaub wurde er gestern aufgescheucht, hat die Bonner Mission in Budapest seit heute die Türen fürs Publikum geschlossen. Derweil harren über 180 Zufluchtsuchende aus der DDR im Botschaftsgebäude aus, weichen und wanken nicht. Der Sprecher des Auswärtigen Amts in Bonn, Horst Schumacher. Ein Arzt des Gesundheitsdienstes des Auswärtigen Amtes befindet sich derzeit vor Ort. Wir sind uns der schwierigen Lage der Zufluchtsuchenden dort bewusst. Und Sie können sich vorstellen, dass in einem Gebäude, das für Bürozwecke ausgelegt ist, bei der Anwesenheit von über 180 Personen eine drangvolle Enge herrscht. Wir haben im Moment noch Glück, dass aufgrund des schönen Wetters der kleine Garten mitgenutzt werden kann, indem man sich die Beine vertreten kann, vor allen Dingen für die Kinder. Aber ein längerer Aufenthalt, und viele befinden sich ja schon seit mehreren Tagen oder Wochen in der Vertretung, bringt natürlich aus der Enge entstehend die damit verbundenen Probleme mit sich. Menschliche, allzu menschliche Probleme sind das. Über die sollte man die politische Dimension allerdings nicht vergessen. Seit dem Morgen spricht der Außenamtsstaatssekretär Jürgen Suthoff mit der ungarischen Führung. Ungarn will und kann wohl auch nicht den Schlichter oder Vermittler zwischen Bonn und Ostberlin spielen. Gábor Kiszely in Budapest. Hat sich denn etwas bewegt rund um die bundesdeutsche Botschaft heute Morgen? Ja, die Menschen sind da nach wie vor der Botschaft bzw. vor dem Gebäude des deutschen Konsulats stehen mittlerweile über 70 bis 90 DDR-Bürger und warten darauf, dass ihnen das Ergebnis der Gespräche zwischen Staatssekretär Suthoff und dem ungarischen Außenminister mitgeteilt wird. Mittlerweile sind diese Gespräche zu Ende, aber eine Stellungnahme ist von beiden Politikern vorerst abgelehnt worden. Man beruft sich darauf, dass diese Sache in aller Diskretion behandelt werden müsste, im Interesse der Betroffenen, versteht sich. Lässt sich denn von Ihrer Warte aus sagen, was in Betracht kommt, wie man den DDR-Bürgern helfen kann? Nun, den DDR-Bürgern könnte in erster Linie dadurch geholfen werden. Es gibt ja zwei Gruppen. Einmal diejenigen, die sich in der Botschaft aufhalten, und einmal jene, die vor dem Botschaftsgebäude auf Einlass warten. Und vielen von diesen Menschen von der letzteren Gruppe ist auch bereits ein Termin zugesagt worden. Also der muss auf jeden Fall eingehalten werden. Nun, man müsste in erster Linie, und das ist wahrscheinlich auch geschehen, die Genfer Konvention mit jenen Richtlinien in Einklang bringen, beziehungsweise jene Richtlinien in Einklang bringen mit der Genfer Flüchtlingskonvention, die die ungarische Regierung ausarbeiten will, um die Konvention überhaupt in Ungarn anzuwenden, zunächst einmal. Und der zweite Punkt ist, dass die Verträge und Abkommen, die mit der DDR in Bezug auf die Flüchtlinge und in Bezug auf Republikflucht geschlossen worden sind, müssten überprüft werden. Letzteres ist bereits im Gange. Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung? Eine Entscheidung wird sich in den nächsten Tagen ganz gewiss abzeichnen. Das lässt sich schon daran ablesen, dass die Beamten der Botschaft zu den Menschen, die da draußen warten, regelmäßig rauskommen und ihnen mehrere Male versichern, dass alles unternommen werde, um ihre Not zu lindern, um eine entsprechende Lösung zu finden. Also etwas zeichnet sich zweifelsohne ab. Unser F1 heute Mittag. Erinnern Sie sich, in den 50er und 60er Jahren erhielten Mauler hierzulande den üblichen Platzverweis in Richtung Osten. Wenn es dir nicht passt, dann geh doch rüber. Damals traten die Politiker in Heerscharen mit vollmundigen Ehrenerklärungen für die Brüder und Schwestern drüben vors Publikum. Ihr Kinderlein kommet, her kommet doch all. Alleinvertretungsanspruch stellvertretend für die Köpfe in Bonn jener Zeit, 1956, der damalige FDP-Spitzenpolitiker Thomas Dehler. Wir denken in dieser Stunde an die deutschen Schwestern und Brüder, die nicht mit uns singen, die heute nicht mit uns feiern können. Sie sollen wissen, dass sie uns fehlen. Sie sollen wissen, dass wir den Platz für sie frei halten. Die Heiligkeit feiert furchtbar fröhliche Urstände. Als die anderen Deutschen, die Armen und Unfreien, noch nicht in Scharen an die Tür des reichen und freien Deutschlands klopften, Da waren diese zwangsläufig zu Hause bleibenden, die Brüder und Schwestern. Jetzt bemüht man die Menschenwürde, um die Schließung der ständigen Vertretung oder der Botschaft in Budapest zu begründen. Menschenunwürdig sei es, zu lange in engen Räumen zu kampieren, wenn vielleicht auch noch die Toilette überfließt. Hunderttausende von Brüdern und Schwestern würden mit Freudentränen in den Augen monatelang in Bonner Bürokratenräumen menschenunwürdig hausen, wenn sie nur dafür die DDR verlassen könnten. Dann die Oberbedenkenträger in den Medien stellen sorgenschwer die Frage, ob das alles denn zu verkraften sei. So viele auf einmal und dann viele ohne Arbeit. Was heißt hier verkraften? Hätten die Türken, die derzeit rund 1 Million Flüchtlinge aus Bulgarien aufnehmen, hätten die Türken urplötzlich unsere, ja so furchtbaren sozialen und wirtschaftlichen Probleme, sie würden alle zusammen wochenlang ein Freudenfest feiern, das Anatolien nur so wackelt. Dieses Land ist so reich, bei allen Problemen, dass sich dieses Argument gegenüber flüchtenden Deutschen aus der DDR verbietet. Da ist dann noch der wohlfeile Rat, besser wäre doch, blieben diese Menschen in der DDR, weil nur sie, ihr stetes Bohren, die Verhältnisse langfristig ändern und bessern könnte. Sagt das eine in der DDR, hat er das Recht dazu und vielleicht sogar auch Recht. Sagt das eine bei uns, wo seine Kinder, soweit Menschen möglich, in freier Selbstbestimmung aufwachsen, ist es eine Frechheit. Soll man es doch bitte sagen, die Flüchtlinge belasten das deutsch-deutsche Verhältnis. Dann muss man aber auch sagen, dass politische Beziehungen wichtiger sein können als konkrete, momentan brennende Einzelschicksale. Aber dies muss man begründen, stichhaltig und überzeugend. Alles andere ist der Triumph der Scheinheiligkeit. Der Kommentar von Willi Stoll, die Ansicht eines Journalisten, das letzte Wort in heute Mittag soll der Bürger haben. Wie betrachtet der Bundesbürger auf der Straße den Zuwachs aus der Deutschen Demokratischen Republik? Repräsentativumfragen besagen wohlwollend. Heute Mittag hat eine Zufallsumfrage. Michael Tansinner fragte in Mainz. Zu viel. Gibt es zu viel Arbeitslose da? Nee, die sollen das wieder, die sollen das ein bisschen anders machen, dass sie wieder ein bisschen reisen können, die Leute. Und da kommen die auch nicht. Die Leute wollen ja gar nicht ausreisen. Die wollen nur frei sein. Ist das so? Das wird mir nicht gefallen. Ich meine, man soll da aushalten, wo man hingestellt ist. Naja, ich freue mich da nicht. Das ist ja bei uns schon schwierig. In Arbeitsplätzen mit allem, also ich sehe da keinen Sinn drin. Das stört mich überhaupt nicht, gell? Ich meine, das ist so, als ob Leute vom Saarland nach Rheinland-Pfalz kommen oder so. Das sind auch Deutsche. Aber sicher, ich meine, es gibt schon Probleme, weil sie halt was ganz anderes gewohnt sind. Die stellen sich halt wahrscheinlich hier das Traumland vor und so ist es halt nicht. Wir können sie aufnehmen. Da habe ich gar keine Meinung dazu. Ich denke, es wäre eine schwierige Situation, so miteinander umzugehen. Also das merkt man jetzt schon, dass sehr viele Ausländerfeindlichkeit entsteht. Und ich glaube nicht, dass die Westdeutschen so viel Unterschied machen auch mit Ostdeutschen. Ich weiß nicht, ob den, zum Beispiel den Kindern das gefallen würde, hier rüber zu kommen. Viele würden doch, glaube ich, lieber in der DDR bleiben. Sehr schlecht. Ist ja auch mit unserer Länderversicherung sehr großer Pott. Der wird immer leerer. Das ist für uns sehr schlimm. Es ist mir egal, also ich kann dazu nichts sagen. Politischer Brennpunkt Estland. Die Spannungen zwischen Einheimischen und streikenden Russen wachsen. Nach telefonischer Auskunft aus Tallinn lehnen es die Streikenden weiterhin ab, mit der politischen Führung der Republik zu verhandeln. Gleichzeitig werden sie offenbar aus der Russischen Föderation und anderen Republiken mit sogenannten Defizitwaren und sogar mit Geld unterstützt. Die zentrale Presse zeigt zum ersten Mal gewisse Sympathie für einen Streik und gibt die Schuld der estnischen Führung. Die russischen Arbeiter streiken vor allem gegen das neue estnische Wahlgesetz, in dem nach ihrer Ansicht Nicht-Esten benachteiligt werden. Der Justizminister der UdSSR hat inzwischen die Republik Estland aufgefordert, das im Parlament beschlossene, aber noch nicht in Kraft gesetzte Gesetz zu kassieren. Es stehe, so der Minister, eindeutig im Widerspruch zur Verfassung der UdSSR. Die sowjetischen Arbeiter fordern allerdings auch, dass ihre Betriebe, die den Unionsministerien in Moskau unterstehen, nicht in den Besitz der Republik Estland überführt werden. Dies aber sieht ein vom obersten Sowjet des Landes beschlossenes Gesetz vor, das den drei baltischen Republiken die wirtschaftliche Autonomie zugesteht. Ebenso angespannt wie die Situation in der Bonner Botschaft in Budapest ist auch die Lage weiterhin in der ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin. Jetzt halten sich dort noch 116 Männer, Frauen und Kinder auf, nachdem gestern Abend weitere 5 ausreisewillige DDR-Bürger die ständige Vertretung verlassen haben. Die 15 Personen, die die Vertretung bisher verlassen haben, seien damit einverstanden. So jedenfalls hat es der Sprecher der ständigen Vertretung gesagt, dass ihnen von den DDR-Behörden nur Straffreiheit zugesichert worden sei. Eine, wie es in früheren Fällen hieß, wohlwollende Prüfung von Ausreiseanträgen hatte die DDR ja zuvor kategorisch abgelehnt. Aus Ost-Berlin ein Situationsbericht von Wolfgang Schmidt. Die Spannung über den Fortgang der Besetzung der Bonner Mission in Ost-Berlin steigt, nachdem 15 DDR-Bürger in 2 Schüben am Wochenende das Haus verlassen haben, um in ihre Heimatorte zurückzukehren. Wie viele werden in welcher Zeit denen folgen, die schon resigniert haben? Hat die bislang unnachgiebige Haltung der DDR-Behörden, das heißt Straffreiheit ja, Bevorzugung bei der Ausreise nein, auf die ausreisewilligen Wirkung gezeigt? Oder konnten sie schlicht und einfach die sehr beengten Unterbringungsverhältnisse, die Hitze und die Unruhe der Kinder seelisch und körperlich nicht mehr durchhalten? Selbst im SED-Zentralorgan klingt heute so etwas wie Mitleid mit denen an, die die Bonner Vertretung okkupiert haben, wie es hier heißt. Da rechnet in einem Leitartikel ein Pravda-Korrespondent unter dem Titel »Nach Rezepten von gestern« mit der Bundesrepublik ab. Die westdeutsche Propaganda habe die Okkupanten in Ost-Berlin und Budapest hinters Licht geführt, indem sie ihnen Obhut versprach in einer, wie es letzte Woche schon hieß, typischen großdeutschen Anmaßung. Gemeint ist das Problem der Staatsbürgerschaft und es wird wieder einmal beklagt, dass die Bundesrepublik die DDR zwar als souveränen, unabhängigen Staat anerkannt habe, nicht aber deren Staatsbürgerschaft. Da für die westdeutsche Gesetzgebung jeder Bürger der DDR ein deutscher Bürger sei, wurden unweigerlich die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten belastet. Der Pravda-Autor dazu wörtlich im Neuen Deutschland: Das Problem der Staatsbürgerschaft ist zu einem Hebel geworden, mit dem die Gegner normaler Beziehungen jeden Augenblick die Atmosphäre zwischen der BRD und der DDR vergiften können. Allem nach zu urteilen, sei genau das zurzeit der Fall. Da liegt dann der Schluss nahe, dass die Besetzer nur Schachfiguren seien, die man im politischen Spiel benutzt. Und weil sie obendrein ganz und gar nicht unter Hotelbedingungen leben, kommt der Autor auf solch kompliziertem Wege dazu, dass man mit ihnen beinahe sogar Mitleid haben könnte. Wie es zur Stunde in der ständigen Vertretung in der Hannoverschen Straße aussieht, wie sich die Stimmungslage entwickelt und ob heute weitere DDR-Bürger aufgeben werden, wissen wir noch nicht. Das Gebäude ist weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Von der Schließung der Bonner Botschaft in Budapest findet sich übrigens merkwürdigerweise in den DDR-Medien kein Wort, obwohl man meinen sollte, dass eine solche Nachricht aus Sicht der Führung eher weitere Ungarn-Flüchtlinge von diesem Weg abhalten könnte. Das Neue Deutschland bringt übrigens auf seiner kompletten Seite 3 eine beharnischte Kritik am bundesdeutschen Alleinvertretungsanspruch und an der Forderung nach dem Selbstvertretungsrecht der Deutschen. In Erwiderung auf einige Zeitungsartikel heißt es, die Sprüche vom Selbstbestimmungsrecht der Deutschen erwiesen sich als pure Heuchelei, aber auch als juristisch verbrämtes politisches Konzept der erpresserischen Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR und anderer sozialistischer Staaten. Niemand habe zum Beispiel das Volk gefragt, als man am 23. Mai 1949 mit der Verabschiedung des Bonner Grundgesetzes den westdeutschen Separatstaat aus der Taufe hob. Speziell auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemünzt wirft das ND dem Blatt vor, der Bevölkerung der DDR den Charakter eines Staatsvolkes und damit den Rang eines völkerrechtlichen Subjekts des Selbstbestimmungsrechts rundweg abzusprechen. 40 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik und der DDR sei das eine Ungeheuerlichkeit und ein Aufruf zum Bruch aller zwischen DDR und BRD abgeschlossenen Verträge. Die Ost-Berliner Linie ist klar, weiter Unnachgiebigkeit in der Flüchtlingsfrage, flankiert und garniert mit kräftigen Spritzern ideologischer Aufrüstung. Der in den Westen übergesächselte ehemalige Wirtschaftsberater der Ostberliner Führung, Seifert, hat den wirtschaftlichen Ruin der DDR vorausgesagt, falls weitere junge Menschen die DDR verlassen wollten. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Seifert, dies wäre der Fall, wenn etwa 500.000 jüngere Menschen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren der DDR den Rücken kehrten. Sollte die SED die Reisemöglichkeiten etwa nach Ungarn einschränken, dann könnte so wörtlich der Kessel DDR explodieren. Budapest. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Sutow berät seit heute früh mit der ungarischen Führung über eine humanitäre Lösung für alle ausreisewilligen DDR-Bewohner, die sich in Ungarn aufhalten. In Bonn hieß es dazu: Bei den Gesprächen mit Außenminister Horn gehe es nicht nur um die mehr als 180 DDR-Einwohner in der wegen Überfüllung geschlossenen Bonner Botschaft, sondern auch um weitere DDR-Bürger, die in Budapest untergetaucht seien. Er war in Warschau weder mit dem um eine Regierungsbildung bemühten Ministerpräsidenten Czesław Kiszczak noch mit Vertretern der Demokratischen Partei und der Bauernpartei zusammengekommen. Dabei wollte er doch diese beiden bisher den Kommunisten assoziierten Parteien zu einer Koalition unter Ausschluss der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei gewinnen. Die aber wollen offenkundig nicht oder jedenfalls nicht, solange die Solidarität in einer Koalition der Nichtkommunisten die alles beherrschende Rolle spielen würde. So sieht es derzeit danach aus, als seien sowohl der Kommunist Kiszczak als auch der Arbeiterführer Wałęsa mit ihren Konzepten für eine Regierungsbildung in Sackgassen geraten. Aus Warschau, Gerd Baumgarten. In Polen haben die seit 1. August dem Spiel von Angebot und Nachfrage überlassenen Fleischpreise zum Wochenbeginn geradezu schwindelnde Höhen erreicht. Infolgedessen geht nunmehr die Angst vor dem Generalstreik und dessen möglichen Folgen um. In der Politik selbst geht es ohne politisches Verwirrspiel in diesen Tagen und Wochen in Polens Hauptstadt offenbar nicht mehr. Die oberste Autorität der polnischen Opposition, Lech Wałęsa, Vorsitzender der Solidarität, verbrachte den größten Teil des heutigen Vormittags im Gespräch mit seinen engsten Freunden und Mitarbeitern im Café des Warschauer Hotels Europejski. In der angeregte Diskussionen führenden Runde saß auch Jacek Kuron, einer der führenden Sprecher der Opposition im Parlament, außerdem Fürsprecher einer Regierungsbeteiligung der Solidarität. Da viele Zeugen dieses öffentliche Treffen der Oppositionsspitzen beobachten konnten, kann also mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, dass Wałęsa heute in den Vormittagsstunden in Warschau eine Begegnung mit einer wichtigen politischen Persönlichkeit gehabt hat. Genau das aber meldete in den frühen Nachmittagsstunden dann eine große westliche Nachrichtenagentur. Nach dem ausgiebigen Kaffeeplausch im Hotel Europejski bestieg der Führer der polnischen Opposition das ihm zur Verfügung stehende Auto, dabei den ihm umstehenden Presseleuten verraten, dass er jetzt nach Hause, nach Danzig, zu seiner Familie fahre. Ob das die reine Wahrheit war, ließ sich nicht nachprüfen. Bissige Beobachter des sich seit Wochen hinquälenden Warschauer Tauziehens um die Regierungsbildung behaupten, dass mittlerweile jeder der daran Beteiligten lüge, sobald das nur Not tue. Wenn Lech Wałęsa tatsächlich seit seiner Ankunft in Warschau, die gestern in den Abendstunden erfolgte, die erwähnte wichtige Unterredung geführt haben sollte, dann könnte das nur in den Nacht- oder in den frühen Morgenstunden geschehen sein. Aber die Pressestelle der Solidarität hat ja klar festgestellt, der Vorsitzende habe in der Hauptstadt mit niemandem von der anderen Seite gesprochen. Damit sind also die geplanten Begegnungen mit den Vorsitzenden der Bauernpartei, ZSL, sowie der Demokratischen Partei, Malinowski und Juschwiak, nicht zustande gekommen. Wer immer daran die Schuld trägt. Eine interessante Frage wäre, welche Abreden Sowjetbotschafter Bronnikow am vergangenen Donnerstag mit Premier Kiszczak sowie mit den beiden Vorsitzenden der bürgerlichen Koalitionsparteien der Kommunisten, also Bauernpartei und Demokraten, getroffen hat. Alle drei sprachen an diesem Tage mit dem Vertreter Gorbatschows in Warschau. Und um nun letzte Gewissheit darüber zu gewinnen, dass die Regierungsbildung in Warschau der Sowjetführung keinesfalls gleichgültig ist, genügte das Studium eines Kommentars in der heutigen Ausgabe des sowjetischen Parteiorgans Prawda. Dort wurde Lech Wałęsa ermahnt, die Lösung der polnischen Krise nicht noch weiter zu erschweren. Es ist zwar noch nicht so weit, dass die Sowjetunion ihren unbotmäßigen Bündnispartnern im Warschauer Pakt, also Polen und Ungarn zuvörderst, schon wieder mit sozialistischer und internationalistischer Bruderhilfe nach dem Beispiel Ungarns von 1956 und der Tschechoslowakei von 1968 drohen würde. Aber es lässt doch aufhorchen, dass der Sprecher des Moskauer Außenministeriums jüngst die polnische Opposition vor Versuchen gewarnt hat, die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Warschau zur Destabilisierung und zur Beeinträchtigung der polnischen Bündnisverpflichtungen auszunutzen. Den Spielraum, den die UdSSR ihren Verbündeten lässt, lotet im folgenden Beitrag Hans-Peter Riese aus. Ein leichtes Grollen aus Moskau war angesichts der schwierigen Regierungsbildung in Warschau zu vernehmen. Der stellvertretende Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, gleichsam die niedrigste diplomatisch-publizistische Ebene, warnte recht abstrakt vor Versuchen, die Regierungsbildung auszunutzen, um, wie er sagte, die Stabilisierung im Lande zu stören. Wer dies in Warschau versucht, blieb ebenso im Unklaren wie ein konkreter Vorgang, auf den der Sprecher sich bezog. Dass der sowjetische Botschafter in Warschau gleichzeitig mit den Vertretern der beiden nicht-kommunistischen Parteien sprach, ist auch noch kein Beweis dafür, dass die Toleranzschwelle der sowjetischen Außenpolitik gegenüber dem Reformregime in Polen und Ungarn erreicht sein könnte. Wo sie überhaupt liegt, ist gegenwärtig schwer auszumachen. Gorbatschow trifft sich regelmäßig sowohl mit General Jaruzelski wie mit den ungarischen Reformkommunisten. In den sowjetischen Zeitungen finden sich nur sehr vereinzelte Angriffe auf die Reformpläne in Warschau und Budapest, und deren Herkunft und Handschrift deutet nicht auf eine offizielle Meinung des Kreml hin. Gorbatschow selber hat mehrfach die Souveränität der sozialistischen Bündnispartner betont und jedem seinen eigenen Weg zum Sozialismus freigestellt. Aber dies ist gleichsam die ideologische Ebene der Debatte. Zwischen den Staaten des Warschauer Paktes existieren natürlich, wie auch zwischen denen des westlichen Bündnisses, eine Reihe von Abkommen, in denen gewisse Rechte und gegenseitige Pflichten festgelegt sind. Diese Verpflichtungen hatte der sowjetische Sprecher wohl im Auge, als er verklausuliert davon sprach, eine Vernachlässigung dieser Pflichten sei der Stabilität in Europa nicht dienlich. Die Außenpolitik des Kreml, auch gegenüber seinen Verbündeten, ist in erster Linie auf Stabilität gerichtet. Das schließt kalkulierbare und kontrollierte Veränderungen in Europa nicht aus, so wie auch die innenpolitische Perestroika Gorbatschows ein Prozess ist, der ständigen Wandlungen und Korrekturen unterworfen war, so stellt sich auch die Außen- und Bündnispolitik keineswegs als fix und fertige Konzeption dar, schon gar nicht als eine solche, die den Partnern einfach oktroyiert wird. So konnte es denn auch zu den extrem unterschiedlichen Reaktionen auf die Reformen in der UdSSR kommen, die man von Sofia und Bukarest über Budapest, Prag und Ost-Berlin bis Warschau gegenwärtig beobachtet. Eine wie auch immer geartete Gleichschaltung will Gorbatschow auf jeden Fall vermeiden. Auch Patentrezepte werden im Kreml gegenwärtig nicht mehr gehandelt. Die Grenzen der Toleranz, wenn man es denn so nennen mag, dürften allerdings erreicht sein, wenn die bestehenden Bündnisverträge in Frage gestellt würden. Der Akzent verschiebt sich von einer ideologischen auf eine Sicherheitsdebatte. Das bestehende Bündnis- und Sicherheitssystem, das hat Gorbatschow mehrmals gesagt, kann in Europa nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Ost und West verändert werden. Davon aber ist Europa trotz der Aufbruchstimmung im Osten noch weit entfernt. Noch vor kurzem bot der neue iranische Präsident Rafsanjani, allerdings mit reichlich sibyllinischen Formulierungen, den USA unter bestimmten Bedingungen die Mithilfe Teherans bei der Lösung der libanesisch-israelischen Geiselaffären an. Das würde Kontakte zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten voraussetzen. Komitee für Staatssicherheit, russisch abgekürzt KGB, gilt als der mächtigste Sicherheits- und Geheimdienst der Welt. Traditionell ist die sowjetische Staatssicherheit Schild und Schwert der Parteidiktatur und vor allem des ersten Mannes gewesen. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich in erster Linie auf die innere Sicherung des Regimes. Das KGB ist wesentlich eine politische Polizei. Folgt man der sowjetischen Militärenzyklopädie, so sind die grundlegenden Aufgaben des KGB heute folgende: Spionageabwehr, Verhinderung von terroristischen Anschlägen, Sabotage, subversive Propaganda einschließlich ideologischer Subversion, Schutz der Staatsgrenzen, Untersuchung von Staatsverbrechen, Verhinderung aller Aktionen, die sich gegen den sowjetischen Staat und die gesellschaftliche Ordnung richten. Hinzu kommt eine im Zuge der Globalisierung der sowjetischen Außenpolitik zunehmend aktive Rolle des KGB auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Im Westen schätzt man die Personalstärke des KGB heute auf ca. 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Ferner zählen dazu die sowjetischen Grenztruppen mit einer Gesamtstärke von 200.000 Mann. Wladimir Krutschkow, der Vorsitzende des KGB, hat in einem Hearing vor dem Obersten Sowjet am 14. Juli dieses Jahres die Arbeit der sowjetischen Staatssicherheitsorgane so umrissen. Die wichtigste Aufgabe der Aufklärungstätigkeit ist es, die Sicherung des Friedens und die Festigung der Sicherheit des sowjetischen Staates sowie seiner Außenstellen und Interessen mit allen Mitteln zu fördern. In diesem Rahmen werden mehrere Aufgaben bewältigt. Einer der wichtigsten Tätigkeitsaspekte der Staatssicherheitsorgane ist die Abwehr, das heißt der Schutz unserer Interessen und Geheimnisse. Die Militärabwehr beteiligt sich aktiv an der Gewährleistung der Sicherheit aller unserer Streitkräfte, wo immer sich diese auch befinden. Auch die Grenzschutztruppen sind ein Bestandteil des KGB. Schließlich soll das KGB etwa 1,75 Millionen nebenberuflicher Spitzel unterhalten, inoffizielle Mitarbeiter, wie die DDR-Staatssicherheit sie nennt. Die Überwachung der sowjetischen Gesellschaft durch das KGB suchte Krutschkow folgendermaßen zu relativieren. Im Komitee für Staatssicherheit gibt es keine Dossiers, keine Karteien, keine Informationen über die Staatsbürger unseres Landes. Ich meine hier natürlich nicht diejenigen, die einen verbotenen Weg beschritten haben und, vom Blickwinkel der Interessen der Staatssicherheit gesehen, mit ihren Aktivitäten Unruhe stiften. Der Umstand, dass der Chef des KGB heute 9 Stellvertreter hat, mehr als je zuvor, unterstreicht ebenfalls Macht und Größe des KGB-Apparates. Obgleich laut Verfassung dem Ministerrat unterstellt, untersteht das KGB in Wirklichkeit der Führung der KPDSU, und zwar traditionell dem ersten Mann. Allerdings wird in keinem sowjetischen Gesetz auch nur ein Wort zu dem Verhältnis von KGB und KPDSU gesagt. Gorbatschow muss sehr früh erkannt haben, dass seine Politik der Perestroika, der Umgestaltung des Systems, auch einer KGB-Reform bedarf. Schon 1986 ließ er in einem großen legislativen Programm zu den nötigen Reformen ein KGB-Gesetz ankündigen, das bis 1990 fertiggestellt werden soll. Zunächst hatte Gorbatschow im Amt als Generalsekretär des ZK der KPDSU seit 25. März 1985 das KGB auffällig hofiert. Manches spricht dafür, dass das KGB Gorbatschows institutioneller Hauptverbündeter gewesen ist. Denn auf dem kritischen Märzplenum verhalf der damalige KGB-Chef Viktor Tschebrikow Gorbatschow zum Sieg. Zusammen mit dem damaligen Außenminister Andrei Gromyko, der wie Gorbatschow um das Schicksal der Sowjetunion als Großmacht besorgt war. Doch gegen Ende des Jahres 1986, als die Entschlossenheit des neuen Parteichefs, mit der Demokratisierung ernst zu machen, immer unverkennbarer wurde, gab es offenbar erste Spannungen mit der KGB-Führung. Anlass war die sogenannte Berchin-Affäre. Der Journalist Viktor Berchin war im Zuge der neuen Glasnost-Politik in der Ukraine Rechtsbeugungen nachgegangen, womit er den Zorn lokaler Potentaten auf sich lenkte. Der KGB-Chef von Woroschilowgrad, Ditschenko, ließ ihn daher kurzerhand wegen Hooliganismus verhaften. Der Mann starb einige Monate später an den Folgen der in der KGB-Haft angewandten Verhörmethoden. Bald sickerte durch, dass auch versucht worden war, einen Journalisten der Pravda in die Affäre zu verwickeln. Daraufhin schritt Moskau ein. Anfang Januar 1987 musste sich der damalige KGB-Chef Tschebrikow erstmals kritisch zur Berchin-Affäre äußern, auf der ersten Seite der Pravda. Und zum ersten Mal wurden Name und Amtsbezeichnung Ditschenkos veröffentlicht. Unausgesprochen war das auch eine spektakuläre Selbstkritik des KGB. Gleichwohl war es Tschebrikow gewesen, der ein gutes Jahr zuvor in seiner Rede zum Jahrestag der Oktoberrevolution am 6. November 1985 als erster das unter Leonid Brezhnev so lange verpönte Stichwort Reformen lancierte. Dagegen betonte er später in einer ominösen Rede anlässlich des 110. Geburtstags von Tscheka-Gründer Felix Dzerzhinsky die Grenzen der Perestroika. Nötig ist ein klares Verständnis der Tatsache, dass sich die Perestroika in unserem Staat und in unserer Gesellschaft unter Führung der Kommunistischen Partei vollzieht, im Rahmen des Sozialismus und im Interesse des Sozialismus. Gorbatschow wiederum lobte auf der 19. Parteikonferenz 1988 nicht mehr das KGB als solches, sondern nur noch die Reformbestrebungen in diesem Apparat. Ein unüberhörbares Signal. Tschebrikow verstand. In einem Interview über KGB und Perestroika am 1. September 1988 stellte er sich, zumindest formal, voll hinter Gorbatschows Reformpolitik. Ich bin für die Erweiterung von Demokratie und Glasnost und für eine radikale, wissenschaftlich fundierte Wirtschaftsreform, für eine Reform des politischen Systems, für die volle Entfaltung des Potenzials der sozialistischen Ordnung. Gut 4 Wochen später wurde Tschebrikow im Zuge der von Gorbatschow kuhartig erzwungenen Radikalreform des zentralen Parteiapparates zum Chef der neuen ZK-Kommission für Rechtspolitik ernannt. Formal war das eine Beförderung, aber zugleich bedeutete sie Tschebrikows Entfernung von den operativen Schalthebeln der KGB-Macht. Es war ein typischer Gorbatschow-Schachzug. Nachfolger Tschebrikows im Amt des Vorsitzenden des KGB wurde Wladimir Krutschkow. Die Ernennung des heute 65-jährigen Krutschkow war eine Überraschung. Als Chef der Hauptverwaltung Ausland war Krutschkow seit 1978 stellvertretender KGB-Vorsitzender. Seine Ernennung erfolgte über die Köpfe der beiden ersten stellvertretenden KGB-Vorsitzenden Nikolai Jemochonow und Philipp Bobkow hinweg. Krutschkows Auftritt auf einer Konferenz im Moskauer Außenministerium unmittelbar nach seiner Ernennung, auf der er Realismus in der Sicht der Welt forderte und scharfe Kritik an der früheren Politik übte, wies ihn deutlich als Modernisten aus. Wahrscheinlich ist er ein enger Verbündeter von Außenminister Eduard Schewardnadze und Gorbatschows Chefberater Alexander Jakowlew, also der beiden Hauptarchitekten des neuen Denkens in der Außen- und Sicherheitspolitik. Krutschkow ist ein ehemaliger enger Mitarbeiter des langjährigen früheren KGB-Chefs Juri Andropow, des späteren kurzfristigen Generalsekretärs der KPDSU. Anfang der 50er Jahre hatte er als Diplomat in Ungarn mit Andropow, der damals Botschafter in Budapest war, eng zusammengearbeitet. Seither gilt er als Ungarn-Spezialist. 1957 war Krutschkow seinem Protektor Andropow in die nach dem Ungarnaufstand neu gegründete Abteilung Internationale Verbindungen des ZK der KPDSU gefolgt. Sie war zuständig für die kommunistischen Parteien Osteuropas. Im Zuge von Gorbatschows Parteireform ist sie inzwischen aufgelöst worden. 1967 wurde Andropow KGB-Chef. Krutschkow folgte ihm auch in diesen Apparat. Bei seiner kürzlichen Bestätigung durch den obersten Sowjet mit nur 6 Gegenstimmen bei 26 Enthaltungen schnitt er nicht schlecht ab. Die Beförderung Krutschkows spricht für eine massive Intervention Gorbatschows. Die Tatsache, dass der KGB-Chef entgegen seinen beiden Vorgängern im Amt heute noch nicht Mitglied oder auch nur Kandidat des Politbüros der KPDSU geworden ist, könnte auf Widerstände deuten. Zumal die Furcht vor Überrepräsentation des KGB in der Führung nicht unbegründet ist. Krutschkow wurde bislang nur vom Generaloberst zum Armeegeneral befördert. Seit der 19. Parteikonferenz und vor allem seitdem Krutschkow zum KGB-Chef avancierte, sind die Bemühungen intensiver geworden, endlich auch die Staatssicherheit zu transformieren. Erstes Symptom für den Wandel war, wie immer, eine Beschleunigung der Personalablösungen. Bis zum 27. Parteitag waren nur der über 70-jährige KGB-Chef von Moskau Stadt und Gebiet, Alidin, sowie der Chef der Verwaltung Streitkräfte, Sinjow, abgelöst worden. Abgelöst wurden auch 2 stellvertretende KGB-Vorsitzende. Von den KGB-Chefs der 15 sowjetischen Unionsrepubliken waren bis Ende 1987 nur 4 ausgewechselt worden. Dann aber nahm das Tempo des Personalwechsels zu. Inzwischen sind mit 2 Ausnahmen, nämlich Estland und Weißrussland, alle KGB-Chefs der Unionsrepubliken ausgewechselt worden. Krutschkow sprach sich in dem schon erwähnten Hearing vor dem obersten Sowjet auch für die Notwendigkeit von Reformen auf lokaler Ebene aus. Hier stellt sich das Problem, dass konservative Parteichefs versucht sind, das KGB gegen Verfechter von Glasnost und Perestroika aufzubringen. Dazu der Deputierte Engler im Hearing. Ein Punkt, der von den Deputierten noch nicht angesprochen wurde, sind die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Partei und dem KGB. Es ist nämlich so, dass dort, wo die ersten Sekretäre der Gebietskomitees wirkliche und tätige Anhänger der Perestroika sind, sich auch die Umgestaltungen beim KGB vollziehen. Dort aber, wo die ersten Sekretäre die Perestroika nur verbal unterstützen, wird das KGB weiterhin dafür benutzt, nicht den Antisowjetismus, sondern den Pluralismus zu unterdrücken. Dabei wird der Pluralismus beinahe als Feindseligkeit betrachtet. In meiner Region wurde der Versuch unternommen, die KGB-Organe gegen mich einzusetzen. Nun, es ist vorbei und ich bestehe nicht darauf, das alles jetzt zu klären. Doch die nächsten Wahlen stehen bevor Und wenn solche Konservative sich wieder bemühen sollten, die Staatssicherheitsorgane im Namen der Partei als Instrument zur Erstickung von Perestroika und Glasnost in Misskredit zu bringen, so wird es dem neuen KGB-Vorsitzenden sehr schwer fallen, sein Programm durchzuführen. Gesetzlichkeit und Wahrheit nannte er als Motto der KGB-Tätigkeit im inneren Bereich. Wenn die Partei vor Ort dieses Motto unterstützen wird, im Zentralkomitee tut sie das, so wird die Perestroika tatsächlich vorankommen. Höhere Anforderungen sollen nun an die Qualifikation der KGB-Funktionäre gestellt werden. Vor allem ihre juristische Ausbildung soll im Zuge der endlich offenbar ernsthaften Betonung der Legalität verbessert werden. Mehr noch, Krutschkow hat im April in einer aufsehenerregenden Resolution des Kollegiums des KGB mehr Offenheit zur neuen Leitlinie auch des KGB erhoben, jedenfalls soweit sie mit dem Professionalismus und den grundsätzlich geheimen Arbeitsmethoden seines Apparats vereinbar ist. Ganz in der Logik dieser Entwicklung liegt es, wenn sich das KGB auch aktiv an den Rehabilitierungen der Stalin-Opfer beteiligt. Deren Gesamtzahl, von Gorbatschow in seiner Rede zum 70. Jahrestag der Revolution noch mit Tausenden umschrieben, wurde inzwischen von dem wieder in die KPDSU aufgenommenen Historiker Roy Medvedev auf zwischen 42 bis 49 Millionen geschätzt. Heute erinnern KGB-Sprecher demonstrativ daran, dass auch über 20.000 Tschekisten zu diesen Opfern zählten. Während einerseits die öffentliche Diskussion in Moskau über ein neues KGB-Gesetz dazu benutzt wird, eine Stärkung der Kompetenzen der Staatssicherheitsorgane zu fordern, wird in jüngster Zeit von Sprechern des KGB auch für mehr Bürgerrechte, ja geradezu für eine neue Bürgerfreundlichkeit plädiert. Das KGB wirbt um Respekt und Sympathie in der Gesellschaft. Im Übrigen sucht das KGB offenkundig nach neuen Kompetenzen. Denn sollte die Perestroika auf Dauer durchsetzbar sein, verbunden mit einer neuen Entspannungspolitik gegenüber dem Westen, entfallen einige Aufgaben, die das KGB bisher wahrzunehmen hatte. Deshalb wird heute eine neue Rolle des KGB im Kampf gegen die um sich greifende Kriminalität und vor allem gegen das neue organisierte Verbrechen in der Sowjetunion herausgestellt. Auch in anderer Beziehung denkt Krutschkow durchaus realistisch. So sieht er die nationalen Unruhen nicht einfach wie Konservative als von außen, speziell von westlichen Geheimdiensten, angestiftet oder manipuliert. Und er beurteilt die Chancen, das Nationalitätenproblem politisch zu meistern, eher optimistisch. Seit gut 3 Jahrzehnten ist die Frage einer Reform der sowjetischen Staatssicherheit immer aktueller geworden. Vor wenigen Wochen nun wurde vom obersten Sowjet ein Komitee für Fragen der Verteidigung und Staatssicherheit unter Vorsitz des prominenten Rüstungsfachmannes Wladimir Lapigin gebildet. Vor allem mittels Budgetkontrolle könnte dieser Ausschuss, dessen Bildung interessanterweise auch Befürworter aus dem KGB hat, echte Bedeutung gewinnen. Allerdings müssen seine Aufgaben erst noch präzisiert werden. Ungeachtet dieser Entwicklung ist der sowjetische Geheimdienst im Ausland keineswegs weniger aktiv geblieben. Im Gegenteil. Insbesondere der illegale Technologietransfer in die Sowjetunion hat gerade im Hinblick auf die für die Perestroika so dringend notwendige Modernisierung monumentale Formen angenommen. Fachleute schätzen, dass heute 15.000 von ca. 60.000 Auslandsagenten des KGB hiermit befasst sind. Allein 1988 soll neue Technologie im Werte von über 2 Milliarden Dollar aus dem Westen in die Sowjetunion illegal beschafft worden sein. Zugleich soll das KGB sozusagen respektabel werden, gewissermaßen ein klassischer Nachrichtendienst. Seine Politik hat sich bereits in gewisser Hinsicht gewandelt. So unterhält das KGB heute Kontakte zu westlichen Diensten, um den internationalen Terrorismus, den das KGB unter Brezhnev in mancher Hinsicht sogar zu manipulieren versucht hatte, gemeinsam zu bekämpfen. Krutschkow warnte in dem Hering am 14. Juli auch vor dem Atomterrorismus unter Hinweis darauf, dass inzwischen mehrere Tonnen spaltbaren Materials verschwunden seien. Der neue Stil des KGB scheut Öffentlichkeit nicht mehr. Indes, es geht um mehr als um Publicity. Krutschkow und damit zweifellos auch Gorbatschow sehen, dass in Sachen Staatssicherheit ebenfalls neue Vorstellungen von Sicherheit und vernünftiger Effizienz nötig sind. Allerdings dürften sie mit diesem neuen Denken schwerlich allzu große Sympathien im Apparat des KGB finden. Man wird die weitere Entwicklung abwarten müssen. Auf jeden Fall demonstrieren der Wandel des KGB und seine politische Kontrolle, wie rückständig die DDR auch in dieser Beziehung geblieben ist. Bis heute sind dem Staat der SED die Kompetenzen des Ministeriums für Staatssicherheit durch Gesetz nicht definiert. In dem Gesetz vom 8. Februar 1950, auf dem seine Gründung beruht, ist allein die Bildung des MFS als solche verankert worden. Es umfasst ganze 2 Paragraphen mit genau 48 Wörtern. Von einer parlamentarischen Kontrolle, wie sie der Oberste Sowjet neuerdings über das KGB ausübt, kann in der DDR keine Rede sein. Undenkbar wäre auch ein Hearing in der Volkskammer, in dem der Minister für Staatssicherheit Rede und Antwort stehen muss, wie neulich Wladimir Krutschkow. Und selbstverständlich gibt es auch keine Transparenz des Budgets. Der Milliardenetat der DDR-Staatssicherheit ist im Haushaltsplangesetz nicht ausgewiesen. Symptome dies alles dafür, wie weit entfernt die DDR noch immer von jenem sozialistischen Rechtsstaat ist, als den sie sich heute im neuen Deutschland verklären lässt. Guten Abend. Das war Hintergrundpolitik. Heute das KGB im Wandel. Lehren für die DDR-Staatssicherheit. Mit einer Dokumentation von Astrid von Borke. Redakteur am Mikrofon war Karl Wilhelm Fricke. Walesa, der polnische Arbeiterführer, wollte heute in Warschau erneut über eine eventuelle Regierungskoalition verhandeln. Sein Standpunkt: keine kommunistische Regierung, falls sie von Kiszczak geführt werde. Walesa will nur mit den nicht-kommunistischen Parteien Regierungsverantwortung übernehmen. Aber diese Reise nach Warschau war vergebens, sämtliche Gespräche wurden abgesagt. Warum, verrät Reinhold Vetter. Sichtlich verärgert verließ Lech Wałęsa mittags das Warschauer Hotel Europejski, um die Heimreise nach Danzig anzutreten. Weder hatte er mit den Vorsitzenden der kleinen Parteien, Demokratische Front und Bauernpartei, gesprochen, noch war es zu dem Treffen mit Premier Kiszczak gekommen. Wałęsas Sekretär meinte bei der Abreise, für solche Gespräche sei es noch zu früh. Erst müssten noch bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Dies wiederum mochten die anwesenden Journalisten nicht glauben. War doch die Ankündigung über die für heute vorgesehenen Gespräche direkt aus Wałęsas Umgebung gekommen. Außerdem gab es den ganzen Vormittag über Kontakte zwischen den Büros der Parteien und Wałęsas Quartier im Hotel. Das Nichtstattfinden der Gespräche dürfte wohl eher mit inhaltlichen Widersprüchen zusammenhängen. So plädiert Wałęsa für eine kleine Koalition aus Bauernpartei, Demokratischer Front und Solidarität. Außerdem werden ihm inzwischen Ambitionen auf den Posten des Premiers nachgesagt. Bronisław Geremek und andere Mitglieder der Parlamentsfraktion der Solidarität dagegen wollen auch der PVAP einzelne Ministerien überlassen, vor allem das Innen- und das Verteidigungsressort. Die heutige Abwesenheit von Geremek ist sicher ein Zeichen dafür, dass Wałęsa für die beabsichtigten Gespräche nicht die volle Rückendeckung der Fraktionsführung hatte. Die kleineren Parteien wiederum dürften erst dann zu wirklichen Koalitionsverhandlungen bereit sein, wenn die Solidarität einheitlich auftritt. Außerdem ist auch innerhalb dieser Parteien die Diskussion in vollem Gange. Gerade in der Bauernpartei vertreten Parteivorstand und Fraktionsführung unterschiedliche Standpunkte. Während die einen weiter mit der PVAP zusammenarbeiten wollen, plädieren die anderen für ein Bündnis mit der Solidarität. Da auch der gewählte Ministerpräsident Kiszczak bei seinen Verhandlungen nicht recht weiterkommt, ist vorerst ein Ende der polnischen Regierungskrise nicht in Sicht. Im baltischen Estland streiken nach wie vor ca. 20.000 Arbeiter. Sie wehren sich gegen das neue Wahlrecht, in dem nach ihrer Ansicht Nicht-Esten benachteiligt werden. Seit 6 Tagen sind die Arbeiter jetzt im Ausstand. Die Streikenden lehnen jegliche Gespräche mit ihrer eigenen politischen Führung ab. Der Bericht von Hans-Peter Riese. Der Justizminister der UdSSR hat inzwischen die Republik Estland aufgefordert, das im Parlament beschlossene, aber noch nicht in Kraft gesetzte Gesetz zu kassieren. Es stehe, so der Minister, eindeutig im Widerspruch zur Verfassung der UdSSR. Die sowjetischen Arbeiter fordern allerdings auch, dass ihre Betriebe, die den Unionsministerien in Moskau unterstehen, nicht in den Besitz der Republik Estland überführt werden. Dies aber sieht ein vom obersten Sowjet des Landes beschlossenes Gesetz vor, das den drei baltischen Republiken die wirtschaftliche Autonomie zugesteht. Das Gesetz ist allerdings erst in erster Lesung im Parlament in Moskau behandelt worden und kommt im Herbst noch einmal zur endgültigen Beschlussfassung auf die Tagesordnung des Obersten Sowjets. Ökonomisch schädigen die russischen Arbeiter in Estland mit ihrem Streik vor allen Dingen die zentrale Wirtschaft des Landes, weniger aber die der Republik. Deshalb haben sie auch bereits in der vergangenen Woche versucht, ihren Streik auf die öffentlichen Verkehrsbetriebe von Tallinn auszudehnen.